Welt am Draht. Thema heute: das Mitmachnetz. Mit Michael Stein. Willkommen. Es ist voll im Netz und es wird täglich voller. Denn längst funktioniert die Kommunikation im Internet nicht mehr nur in eine Richtung. Nicht mehr nur das Herausholen von Informationen, das Suchen und Finden von Daten und Fakten, das Downloaden von Bildern, Texten, Tönen und Videos dominiert das Netz. Der Datenstrom fließt immer häufiger in beide Richtungen. Jeder Empfänger wird also gleichzeitig auch zum Sender. Wir haben uns hier in Welt am Draht ja schon öfter mit dem Internet als Kommunikationsmedium beschäftigt. Und auch das Thema Web 2.0 haben wir schon einmal näher beleuchtet. Mittlerweile gibt es aber kaum noch ein größeres Internetangebot ohne die Möglichkeit für die Nutzer, selber auch aktiv zu sein, sich daran zu beteiligen. Wir schauen heute mal ein wenig hinter die Kulissen des Internet, des Mitmachnetzes und fragen dabei unter anderem, wie verlässlich sind eigentlich die Bewertungen, die sich die Nutzer der Auktionsplattform eBay gegenseitig geben? Welche Spuren hinterlässt man beim Mitmachen im Netz? Brauchen wir Verhaltensregeln für das Internet? Ein paar Fragen, mit denen wir uns in dieser Sendung beschäftigen werden. Welt am Draht. Wenn Sie sich regelmäßiger im Internet bewegen, es beruflich oder privat nutzen, dann werden Sie vermutlich auch das Online-Lexikon Wikipedia schon einmal genutzt haben. Vor allem dann, wenn man einen Beitrag über ein Thema liest, mit dem man sich selber gut auskennt, dann fällt einem manches Mal auf, nicht alles, was bei Wikipedia steht, stimmt. Oft sind es nur Details, manchmal aber auch richtig grobe Unrichtigkeiten, die man dort findet. Der Grund ist natürlich, jeder kann bei Wikipedia mitmachen. Gabor Pahl hat hinter die Kulissen geschaut. Artikel in Wikipedia zu schreiben ist simpel. Man schlägt den Artikel auf, klickt auf Bearbeiten, fügt seine Änderung ein, speichert, fertig. Jeder kann mitmachen. In der deutschen Wikipedia muss man sich nicht einmal registrieren. Es ist simpel und es macht auch Spaß, sagt Martin Hase, Professor für romanische Sprachen an der Uni Bamberg. Er gehört zu den Wissenschaftlern, die schon relativ früh Wikipedia genutzt haben, um auch die eigenen Inhalte einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Also man macht da was und es sind sofort Leute, die reagieren und die das, was man gemacht hat, haben sofort bearbeiten und diskutieren. Und das hat man sonst nicht. Wenn man sonst wissenschaftliche Artikel schreibt, dann dauert das Monate, bis dann mal die erste Reaktion kommt. Und hier ist so eine gewisse Unmittelbarkeit, die ich eigentlich sehr schätze. Die Zahl der Artikel in Wikipedia wächst noch immer stetig, aber nicht mehr exponentiell. An der deutschsprachigen Ausgabe arbeiten etwa 700 aktive Wikipedianer mit leicht rückläufiger Tendenz. Es scheint eine gewisse Sättigung eingetreten zu sein. Inzwischen gibt es Artikel zu fast allem, zu fast jedem kleinen Inselchen, jeder chemikalischen Verbindung und jedem Popstar. Wikipedia versteht sich als Enzyklopädie. Der Anspruch ist, den Stand des Wissens zusammenzutragen. Doch über diesen Stand des Wissens gibt es gelegentlich Uneinigkeit und so kommt es zu Konflikten. Zu jedem Artikel gibt es eine dazugehörige Diskussionsseite. Um einzelne Formulierungen und umstrittene Passagen wird hier zuweilen hart gerungen. Dabei sind alle per Du, was aber nicht bedeutet, dass der Umgang deshalb besonders freundlich wäre. Er ist nur direkter. Die zu über 80% männlichen Benutzer schenken sich oft nichts. Ein Beispiel liefert die Diskussionsseite zum Artikel Impfung. Hier werden nicht nur Argumente ausgetauscht, sondern auch Schläge unter die Gürtellinie. Entschuldigung, aber dieses Argument ist haarsträubender Blödsinn. Es ignoriert die auf der Hand liegenden Zusammenhänge zwischen Impfung und Rückgang von Infektionskrankheiten. Ich denke, die Leute merken an diesem Hurra, wir retten die Welt mit Impfungen, Propagandaartikel sofort, dass hier eine Industrie die Wikipedia gekapert hat und sie kritische Informationen lieber woanders im Internet nachschauen. Wenn du ein schönes Beispiel willst, kannst du dir gerne mal den Rückgang von Wildtiertollwut durch die Ausbringung von Schluckimpfungsködern anschauen. Angesichts solcher zähen Debatten und etlicher anderer nervenden Kleinkriege hat schon mancher fleißiger Autor das Handtuch geworfen. Nicht ohne seinem Frust Ausdruck zu verleihen, so heißt es auf der Seite des Benutzers Markus Müller. Erst wenn der letzte Fachmann vergrault, der letzte Wissenschaftler abgeschreckt, der letzte wertvolle Textbeitrag im Sumpf des Mittelmäßigen untergegangen ist, werdet ihr feststellen, dass man ein Sammelsurium von Unterhaltungsangeboten nicht als Lexikon verwenden kann. Es ist das umfangreichste Projekt zur Verschwendung von wertvoller Lebenszeit seit Menschengedenken. Ich bereue jede einzelne Minute, die ich in diese weltgrößte Maschinerie zur Vernichtung geistiger Arbeit gesteckt habe. Das war im letzten Jahr. Inzwischen hat sich Benutzer Markus Müller mit Wikipedia nicht nur wieder versöhnt, sondern ist mittlerweile Beisitzer im geschäftsführenden Vorstand. Wikipedia ist Teamwork, nur dass man sich, anders als oft in den engen akademischen Zirkeln, seine Gesprächspartner nicht aussuchen kann. Genau das sei aber die große Chance, meint Wikipedia-Gründer Jimmy Wales. In Wikipedia kommen Leute zusammen, die sonst gar nicht miteinander reden würden. The very thoughtful and intellectual Catholic priest and the very thoughtful and intellectual. Da trifft der kluge katholische Priester und Abtreibungsgegner auf den ebenso klugen Liberalen auf der anderen Seite des Meinungsspektrums. Und es zeigt sich, dass sie mehr miteinander gemein haben als etwa Leute, die vielleicht eine klare Position haben, aber nicht so viel darüber nachgedacht haben. Solche Leute sind dann sehr emotional und scheuen sich auch, sich mit der Gegenseite überhaupt auseinanderzusetzen. Vielleicht aus Angst, dass sie ja ihre Meinung nochmal überdenken müssten. Ich finde das Projekt Wikipedia sehr spannend. Ich finde es toll, dass Leute sich um Wissen kümmern. Klaus Holoch ist Pressesprecher beim deutschen Enzyklopädie-Klassiker Brockhaus. Brockhaus hat längst auf Wikipedia reagiert, mit einer doppelten Strategie. Zum einen wurde das Flaggschiff, die große Brockhaus-Enzyklopädie, ebenfalls digitalisiert, aber der Zugriff kostet Geld. Kostenlos dagegen ist der Zugriff auf den kleineren Brockhaus-Ableger, das Meyers-Lexikon. Und da, sagt Holoch, stehe geprüftes Wissen im Gegensatz zu vielen Wikipedia-Artikeln. Man muss dabei immer bedenken, die Qualität innerhalb von Wikipedia, innerhalb der Artikel ist unterschiedlich. Da gibt es Weltklasse-Artikel, aber es gibt halt auch Kreisklasse-Artikel. Und wenn man sich bei einem Thema nicht richtig auskennt, dann weiß man nicht, bin ich gerade in der Weltklasse oder in der Kreisklasse. Und deshalb muss man da alles mit Vorsicht genießen. Es stimmt schon, die Qualität von Wikipedia ist nicht verlässlich. Wo jeder mitschreiben kann, kann auch jeder Blödsinn schreiben. Diverse Politiker haben sich in Wikipedia schon schön schreiben lassen. Es gibt PR-Agenturen, die sich darauf spezialisiert haben, gegen Geld professionell geschriebene und entsprechend gefällige Wikipedia-Artikel zu erstellen. Allerdings greifen in solchen Fällen relativ schnell die Selbstreinigungskräfte der Enzyklopädie. In Sachen Qualitätsverbesserung hat sich einiges getan im letzten Jahr. Fragwürdige Artikel werden diskutiert, im Zweifel erhalten sie einen Hinweis, dass die Neutralität des Artikels umstritten ist. Besonders gelungene Artikel wiederum können von der Benutzergemeinschaft mit dem Etikett exzellent geadelt werden. In der englischen Wikipedia gibt es inzwischen eine eigene Seite, die auf Fehler in der Encyclopaedia Britannica hinweist, Fehler, die in Wikipedia selbstverständlich bereinigt sind. Und inzwischen stellt sich heraus, diejenigen Artikel, über die am heftigsten diskutiert wurde, sind heute die besten. Der Artikel über Impfung etwa gehört inzwischen zu den Exzellenten. Insgesamt gesehen hat sich Wikipedia etabliert. Es gibt einen Vorstand und eine deutsche Geschäftsstelle in Frankfurt. Alternativprojekte dagegen kommen nicht richtig voran. Etwa das Citizendium des einstigen Wikipedia-Mitbegründers Larry Sanger. Der hat nun, aus Frust über die Umgangsformen und die schlechte Qualität mancher Artikel, ein neues Projekt ins Leben gerufen. Er sei zwar noch ein Fan von Wikipedia, sagte Sanger, als er den Start von Citizendium ankündigte, aber er wolle es besser machen. I always have been an enormous fan of Wikipedia and I still am. But I now want to help launch something better. Besser heißt, keine anonymen Einträge mehr, jeder meldet sich mit seinem echten Namen an und mit einer funktionierenden E-Mail-Adresse. Dadurch soll auch deutlich werden, wer Experte ist und wer nur Laie. So richtig voran kommt das Projekt aber nicht. Citizendium dümpelt noch immer vor sich hin, während Wikipedia wächst und gedeiht. Und das wird von den gängigen Suchmaschinen auch unterstützt. Geben Sie in Google irgendein Land ein oder einen Prominenten, in den meisten Fällen wird der entsprechende Wikipedia-Artikel weit oben in der Trefferliste erscheinen. Das Internetlexikon wird von der Politik und der Wissenschaft inzwischen sehr ernst genommen. Das Bundeslandwirtschaftsministerium gibt bereits speziell Geld dafür aus, dass fundierte Artikel über nachwachsende Rohstoffe eingestellt werden. Und Ende der Woche findet in Mainz eine Tagung statt zum Thema Wikipedia und die Geisteswissenschaften im Dialog. Mit freundlicher finanzieller Unterstützung des Bundesbildungsministeriums. Mitmachplattformen gibt es inzwischen im Internet wie Sand am Meer. Menschen von überall auf der Welt stellen ihre Fotos bei Flickr ein und zeigen sie so allen anderen. Zeitschriften setzen auf Leserreporter, die ihre Nachrichten und Fotos per Internet anderen Lesern zur Verfügung stellen. Und für wie wichtig große Medienkonzerne die Mitmachportale im Internet halten, das zeigte kürzlich ein ganz besonderer Geschäftsabschluss. Der Holzbrink Verlag kaufte für eine gigantische Summe, man munkelte von 80 bis 100 Millionen Euro, das Portal StudiVZ, eine Mitmachplattform für Studierende, indem man Kontakte zu anderen Studierenden knüpfen kann. Die Nutzung von StudiVZ ist kostenlos, jeder Teilnehmer verpflichtet sich aber, einige Grundregeln, einen sogenannten Verhaltenskodex einzuhalten. Über einen solchen Verhaltenskodex wurde und wird auch in der Blogger-Szene hitzig diskutiert, denn seit einiger Zeit ist der Ton in den Blogs, den Web-Tagebüchern, merklich schärfer und härter geworden. Zum Verständnis, in den meisten Weblogs schreiben nicht nur die Betreiber des jeweiligen Online-Tagebuchs über jedes nur erdenkliche Thema, Bestandteil sind meistens auch die Kommentare, geschrieben von Lesern der Blogs. Und in vielen Fällen sind diese Leser auch selber Blogger. Angesichts dieser oft mit Kraftausdrücken und Beleidigungen gespickten Kommentare hat sich manch ein Blogger, da aber schon aus der Blogosphäre, wie die Weblog-Schreiber die Szene nennen, verabschiedet. Ich hoffe, jemand stopft dir bald mal dein Maul. Du bist echt eine dämliche Schlampe. Wenn du nicht bald mit diesen Behauptungen aufhörst, dann würde ich mich nicht wundern, wenn dir irgendwann mal jemand einen explosiven Brief schickt. Wenn man keine Ahnung hat, sollte man vielleicht einfach mal die Fresse halten. Kommentare, eben gelesen von zwei Computerstimmen, die so oder so ähnlich in so manchem Weblog zu finden sind. Auslöser für diese und viele andere Entgleisungen waren Texte, die die jeweiligen Betreiber der Blogs geschrieben hatten. Es entstand eine Diskussion, die dann nach einiger Zeit in eine derbe Sprache abglitt und schließlich in Beschimpfungen, wie die eben gehörten, mündete. Was dabei verwundert, die Schreiber, die da deutlich die Grenzen des guten Geschmacks überschreiten und indirekte Drohungen ausstoßen, sind nicht anonym. Man könnte sie jederzeit ermitteln. Auch Marco Maas, Fotograf, Journalist und selber Blogger, wundert sich über derartige Blogbeiträge. Es ist an sich ja keiner mehr anonym, weil einfach aufgrund der Rechtslage ist es so, jedes Blog muss ein Impressum haben und es gehört zum guten Ton in der Blogger-Szene, dass man eben mit seinem Namen unterschreibt, dass man eine E-Mail-Adresse angibt, dass man wirklich erkennbar und nachvollziehbar im Netz aktiv ist. Natürlich gibt es auch solche Diskussionsteilnehmer, die sich unter falschem Namen an einem Gespräch in einem Blog beteiligen. Viele aber nehmen kein Blatt vor den Mund, obwohl sie ihre Äußerungen vielleicht irgendwann bitter bereuen könnten. Entweder, weil es ihnen später dann mit etwas Abstand vielleicht leid tut, dass sie da so ausfallend geworden sind, oder aber weil sie befürchten müssen, dass ihnen daraus echte Nachteile entstehen. Ich bin mir dessen bewusst, dass das, was ich schreibe, auch in 20 Jahren noch da im Internet steht und ein zukünftiger Arbeitgeber eventuell mal meinen Namen googelt und ja die Inhalte, die ich jetzt schreibe, dann vielleicht auch nochmal sieht. Aber ich glaube, ganz viele Menschen sind sich darüber einfach nicht klar, dass das, was sie schreiben, nicht flüchtig ist, sondern wirklich bis auf alle Ewigkeiten überspitzt im Netz steht. Woran aber liegt es, dass vor allem im Internet nicht selten die einfachsten Regeln über Bord geworfen werden und jemand, der sich im Internet bewegt, dort seine Meinung vertritt und verteidigt, sich plötzlich den Angriffen anderer Internetnutzer ausgeliefert sieht? Thomas Jungblut, Journalist und selber seit vielen Jahren Blogger. Meine Vermutung dazu ist, dass Bloggen im Prinzip ja keine neue Form des Lebens an sich ist, sondern sich da das abbildet, was man auch im täglichen Leben im Prinzip mitbekommt. Das heißt, dass Menschen meinen, sich profilieren zu müssen, indem sie andere angreifen, indem sie anderen Sachen vorwerfen und so weiter. Und dann ist es auch so, dass die Menge der Blogger natürlich in den letzten Jahren exponentiell angestiegen ist. Das heißt, es ist nicht mehr so ein überschaubarer Bereich, sondern von allen Seiten kommen neue Teilnehmer dazu. Und dann meint natürlich mancher, der am Anfang eine Stimme hatte, diese auch nach wie vor erheben zu können, um gehört zu werden. Solange Weblogs also nur ein Betätigungsfeld für eine überschaubare Gruppe von Nutzern war, regulierte sich da manches von selbst. Genau dieser Selbstregulierungsmechanismus scheint in der letzten Zeit aber nicht mehr fehlerfrei zu funktionieren. Grund für manche Blogger, einen Verhaltenskodex fürs Bloggen zu fordern. So veröffentlichte der Verleger Tim O'Reilly im Frühjahr 2007 einen Entwurf für einen solchen Kodex. Unsere Computerstimmen mit ein paar der Regeln. Wir übernehmen Verantwortung für unsere eigenen Worte und für die Kommentare. die wir in unserem Blog zulassen. Wir sagen nichts online, was wir nicht auch persönlich sagen würden. Wir treten persönlich in Kontakt, bevor wir öffentlich antworten. Wenn wir glauben, dass jemand einen anderen ungerechtfertigt angreift, dann unternehmen wir etwas. Hört sich eigentlich doch ganz vernünftig an, oder? Obwohl, handelt es sich nicht dabei eigentlich um Selbstverständlichkeiten? Thomas Klotz, Rechtsanwalt und selber aktiver Blogger, findet, dass ein zusätzlicher, spezieller Verhaltenskodex fürs Internet eigentlich nicht nötig ist. Eigentlich sollte jeder nur über Sachen schreiben, die er zum einen auch einer Person, die ihm gegenüber sitzt, auch ins Gesicht sagen würde. Also von daher Sachen wie Beleidigungen oder erweisliche Falschbehauptungen sollte man natürlich vermeiden. Dafür braucht man eigentlich keinen Verhaltenskodex. Rechtlich verbindliche Regeln gibt es ja und die ergeben sich aus dem allgemeinen Zivilrecht und aus dem Strafrecht. Wie man sich im Internet bewegt, ist im Prinzip nicht anders, als wie man sich im täglichen Leben bewegt. Mit anderen Worten, was im täglichen Leben, manche Leute sprechen ja beim Internet vom virtuellen Leben und vom Alltag als realem Leben. Was also im realen Leben verboten oder unerwünscht ist, das ist es auch im Internet. Und trotzdem könnte sich der Blogger Marco Maas mit einem Verhaltenskodex für Blogger durchaus anfreunden. Mein Fahrschullehrer hat, als ich meinen Führerschein gemacht habe, irgendwann mal gesagt, dass die ganze Straßenverkehrsordnung an sich im ersten Paragraphen geregelt ist. Und der sagt irgendwie inhaltlich, man soll Rücksicht auf andere nehmen. Und alle anderen Paragraphen lassen sich daraus ableiten. Und ich denke mal, dass wir uns hier in so ziemlich genau demselben Konstrukt bewegen. An sich muss man nur sagen, Leute, verhaltet euch menschlich, geht ordentlich miteinander um. Aber wie man bei der Straßenverkehrsordnung sieht, anscheinend klappt das nicht. Und ich denke mal, dass dann so zumindest ein Leitfaden gar nicht verkehrt ist für Leute, die einfach mit dem Medium noch nicht wirklich umgehen können. Vielleicht sind wir mit dem Internet und dem Umgang damit aber auch einfach nur an einem Punkt angekommen, wo man es gar nicht mehr als etwas Besonderes, als etwas vom normalen Leben Unterscheidbares ansehen müsste. Schließlich ist das Netz so normal geworden wie Auto, Telefon, Radio oder einfach der Brief. Der Journalist und Blogger Thomas Jungblut jedenfalls hat für sich eine gute Lösung gefunden mit Beleidigungen, Unverschämtheiten oder einfach einem unmenschlichen Umgangston im Internet umzugehen. Im Prinzip kann nach meiner Auffassung das nur jeder Blogger für sich selber versuchen, so optimal zu regeln. Und meine Lösung dafür ist, dass ich im Prinzip die, die mich stören oder wo ich diesen verschärften Ton feststelle, dass ich die im Prinzip durch Nichtachtung strafe. Das heißt, entweder im schlimmsten Fall lese ich ihre Blogs nicht oder wenn ich ihre Blogs lese und da taucht sowas auf, dann enthalte ich mich halt des Kommentars und gleichzeitig versuche ich mich dort zu beteiligen, wo halt dieser Ton nicht herrscht. Um einen stets freundlichen Ton ist man bei eBay, dem größten Internet-Auktionshaus, eigentlich immer bemüht. Kein Wunder, denn schließlich geht es um das Kaufen und Verkaufen. Und Käufer und Verkäufer gehen in aller Regel nett miteinander um, weil sie ja schließlich etwas vom jeweils anderen erwarten. Genau das ist aber das Problem. Bei eBay gibt es nämlich ein Bewertungssystem, über das sich nach einem abgeschlossenen Geschäft Käufer und Verkäufer beurteilen sollen. Vielen Nutzern waren die früheren Möglichkeiten hier aber nicht detailliert genug, zu oberflächlich, meistens einfach eben zu freundlich. Sie wollten zum Beispiel das Zahlungsverhalten oder die Schnelligkeit der Abwicklung einzeln bewerten können. Und genau das ist jetzt möglich. Holger Bruns berichtet. Der Internetmarktplatz eBay gibt seinen Kunden ein Bewertungssystem mit drei Kategorien an die Hand: positiv, neutral und negativ. Ist ein Kunde mit der Lieferung unzufrieden, wird er den Verkäufer negativ bewerten. So ist das in der Theorie. In der Praxis bewertet man die Verkäufer meist positiv, um böswillige Retourkutschen in Form negativer Punkte zu vermeiden. Eine Krähe hackt der anderen eben kein Auge aus. Aus diesem Grunde hat eBay sein Bewertungssystem ergänzt. Seit Anfang Mai kann man bei eBay die Verkäufer wesentlich detaillierter bewerten als je zuvor. Ins Gewicht fällt jetzt nicht nur, ob man zufrieden, weniger zufrieden oder völlig unzufrieden ist. Die Verkaufsabwicklung selbst wird bewertet, übrigens anonym, um sogenannte Rachebewertungen enttäuschter Verkäufer zu vermeiden. Entsprach der Artikel dem Angebot, reagiert der Verkäufer auf Kundenwünsche, verschickt er die gekauften Artikel schnell und sind die Versandgebühren angemessen, goldene Sternchen im Bewertungsprofil geben dem skeptischen Kunden die Antwort auf solche Fragen, sagt Maike Fuest von eBay Deutschland. Und Hintergrund ist, dass wir die Transparenz auf dem Marktplatz eBay weiter erhöhen wollen und auch die Objektivität des Bewertungssystems mit der Erweiterung des Systems weiter erhöhen wollen, um das Vertrauen in unseren Marktplatz unter unseren Käufern noch weiter zu erhöhen. Mehr Vertrauen der Online-Kunden in die unsichere Welt des Internet, in der Gefahren an jeder Ecke lauern, eine schwierige Aufgabe. Schwierig deshalb, weil immer wieder organisierte Betrüger die Bewertungssysteme auch von eBay unterlaufen. So werden gerne besonders niedrigpreisige Angebote dazu benutzt, um in großen Mengen positive Bewertungspunkte zu sammeln. Erscheint man damit als besonders vertrauenswürdig, kassiert man im großen Stil ab. Da gibt es zum Beispiel die Gauner von der Nigeria Connection, die Waren per eBay einkaufen und dann mit der Ware untertauchen, natürlich ohne zu zahlen. Gedankenlose eBayer machen solchen Ganoven die Sache leicht, sagt Markus Schwinn vom Portal falleinternet.de und nennt eine weitere populäre Betrugsmasche. Es gibt sehr viele Accounts, die nicht mehr genutzt werden. Und da gibt es sogar im Internet Annoncen, dass solche Accounts gesucht werden. Und da kommen die Leute ganz schnell auf die Idee, ich habe da noch einen eBay-Account, ich kaufe und verkaufe nicht mehr, warum soll ich ihn nicht vermieten? Und dabei vergessen sie, dass sie haftbar bleiben für diesen Account. Solche Accounts sind natürlich ein Schnäppchen für windige Verkäufer, die Auktionshäuser als Plattform für ihre betrügerischen Geschäfte nutzen. Eine Variante dieses Betrugsmanövers ist der sogenannte Verkaufsagentenbetrug. Es beginnt meist mit einer Kleinanzeige in den einschlägigen Anzeigenblättern, Schreibarbeiten zu vergeben. Freie Zeiteinteilung, nur PC, Drucker und Internet nötig. Die Anforderungen kann man leicht erfüllen. Nötig ist natürlich ein Account bei eBay. Sie bekommen dann vorgefertigte Auktionen per E-Mail geschickt und die stellen die ein, verkaufen, kassieren das Geld, liefern das Geld weiter an diese Scheinfirmen und die sollen angeblich liefern, liefern jedoch nie. Die Verkaufsagenten werden für den Schaden haftbar, sie müssen das Geld zurückzahlen und sie haben praktisch dann auch ein Strafverfahren an als wegen versuchten Betrug. Und natürlich ist das Geld futsch. Markus Schwinn berichtet auf seiner Website, dass Opfer dieser Masche sogar Privatinsolvenz anmelden mussten. Wer also an den Regeln des eBay-Marktplatzes vorbei agiert, riskiert im Zweifelsfall seine Existenz. Natürlich versucht eBay auch von sich aus, kriminelle Machenschaften auf dem eBay-Marktplatz zu unterbinden. Die Sicherheitsabteilung durchforstet die Angebote, verwarnt unlauter agierende Händler und sperrt deren Accounts. Doch reicht das? Noch einmal Maike Fuest. Der Handel über Online-Auktionen ist eben etwas anderes als das ganz normale klassische Einkaufserlebnis, wenn ich in ein Ladengeschäft gehe. Und da gibt's auch ein paar wenige, aber eben für diese Form des Handels spezielle Regeln, wie man eben einen Verkäufer prüfen kann im Vorfeld, dass man sich die Artikelbeschreibung ganz genau durchlesen sollte, wenn irgendetwas unklar ist, beim Verkäufer nachfragen. Denn wirklich wenige Regeln, wenn man die beherzigt, dann ist man doch schon sehr auf der sicheren Seite. Natürlich besteht die große Mehrheit der eBay-Verkäufer aus ehrlichen Menschen, denn sonst gäbe es bei eBay keine sichere Seite. eBay schult Verkäufer auf dem Online-Marktplatz sogar regelmäßig, damit sie sich auskennen, inklusive der notwendigen Rechtskenntnisse. Alles in allem muss der Online-Kunde von heute also nicht wirklich ängstlich sein, wenn er bietet oder kauft. Gefragt ist aber gerade bei der Schnäppchenjagd im Internet der gesunde Menschenverstand, sagt Markus Schwinn und nennt seine Faustregel. Angebote, die zu gut sind, um wahr zu sein, sind meistens auch nicht wahr. Jeder, der im Internet etwas kauft, sich an der einen oder anderen Mitmachplattform beteiligt oder mitdiskutiert, hinterlässt Spuren. Spuren, über die er oder sie später identifizierbar ist. Und nicht selten lässt sich aus den Spuren sogar ein exaktes Persönlichkeitsprofil herstellen. Maximilian Schönherr stellt uns Pinkmäuschen vor. Eine Nutzerin, die er gar nicht kennt, aber doch jede Menge über sie weiß. Ich hatte ein 166 Jahre altes Buch über merkwürdige Gegenstände entdeckt und die Auktion für 20 Euro gewonnen. Der Verkäufer hieß Borli. Das System übermittelte mir die E-Mail-Adresse von Borli. pinkmäuschen@aol.com. Ich überwies sofort, bald wird das Buch bei mir ankommen. Ich fand Pinkmäuschen einen interessanten Namen und überlegte, was ich sonst so über Pinkmäuschen in Erfahrung bringen konnte. Den richtigen Namen hatte ich ja, Isabel Weingärtchen. Die Adresse auch. Teeberger Straße Nummer X in Bremen. Mit dem Internetkartenportal Google Maps kann man sich die Erde von oben ansehen. Demnach ist die Teeberger Straße eine Einbahnstraße in zwei Richtungen. Das Satellitenbild zeigt mir ein ruhiges Viertel mit begrüntem Hinterhof, vielleicht etwas nah an den Bahngleisen im Westen, aber ebenso nah am Bürgerpark. Falls Isabel joggt, ist sie in 5 Minuten schon mittendrin. Eine kleine Websuche sagt mir, dass es nur eine Isabel Weingärtchen in Bremen gibt. Die hat keine eigene Webseite, aber ihr Alter kann ich einkreisen, indem ich die Schulen der Stadt durchkämme. Isabel Weingärtchen hat vor 13 Jahren Abitur gemacht, und zwar am Alten Gymnasium Bremen. Isabel Weingärtchen taucht auch als Mitarbeiterin einer internationalen Spedition auf deren Webseite auf. Das Bürogebäude befindet sich am Willy-Brandt-Platz. Der Routenplaner sagt mir, das ist nur 1,2 Kilometer von ihrer Wohnung entfernt, da kann Isabel glatt zu Fuß hingehen. Hätte ich bei Isabel alias Pinkmäuschen alias Borli nichts gekauft, wüsste ich all das nicht. Ich wüsste nicht einmal, dass die Verkäuferin des 166 Jahre alten Buchs eine Frau ist und mit Vornamen Isabel heißt. Aber jeder kann sich das Bewertungsprofil von Borli ansehen. Da steht, wie lange sie schon Mitglied bei eBay ist. 5 Jahre. Und was sie sonst noch zur Versteigerung anbietet. Mehrere Bücher aus dem 19. Jahrhundert. Und wie ihre Bewertungen in der Vergangenheit ausgefallen sind. 100% positiv. Es gibt auf dieser Seite zweierlei Arten von Bewertungen. Solche, die Isabel selbst abgegeben hat, für mich zum Beispiel diese. Superschnelle Bezahlung und sehr, sehr netter Kontakt. Mehr davon, 6 Ausrufezeichen. Und Bewertungen, die sie von anderen erhalten hat, etwa Danke, alles bestens, Ihr Wolga-Optik-Team. Das Wolga-Optik-Team hat eine eigene eBay-Seite und verkauft da ausschließlich Monatslinsen, Tageslinsen, Wochenlinsen, Farblinsen. Isabel trägt also Kontaktlinsen. Wo hat sie sonst so bei eBay eingekauft? Zum Beispiel im Aphrodite-Lädelchen. Das Aphrodite-Lädelchen wird von einer Karin Mesau betrieben, die auf ihrer Mich-Seite über sich schreibt. Dieser Erotikshop wurde von einer Frau zusammengestellt. Das starke Geschlecht wird aber vielleicht gerade deshalb auch fündig. Im Impressum steht denn auch ein Mann, vermutlich der Mann von Karin Mesau, in seiner Scheinfunktion als Jugendschutzbeauftragter der Webseite nach § 7a GJS. Karin und Ulrich verkaufen ihre Erotikartikel direkt aus ihrer Wohnung in der Anne-Frank-Straße im hessischen Dietzenbach, einer Sackgasse. Quasi in Wurfweite befinden sich übrigens, was die beiden sicher nicht wissen, was ich aber mit Google Earth von oben ganz gut sehe, 2 private Swimmingpools. Was genau Isabel aus Bremen im Aphrodite-Lädelchen gekauft hat, ist mit privat gekennzeichnet, also nicht anklickbar. Das Angebot jedenfalls reicht vom Massageöl bis zum externen Handy-Vibrator für die Frau von heute. Isabel shoppte zuletzt bei einem weiteren Powerseller, einem Russen, der bei eBay Corset Heini heißt. Corset Heini hat sich auf Kleidungsstücke in den Kategorien Vollbrust, Brust, Unterbrust und Taille spezialisiert, sowie auf Corset-Zubehör, wie den Corsage-Strumpfhalter in Schwarz für sofort kaufen 6,99 Euro. Tja, und inzwischen kam das Buch über die merkwürdigen Gegenstände von 1841, das ich bei Isabel alias Pinkmäuschen alias Borli ersteigert habe, an. Solide verpackt in einer Bremer Tageszeitung und drumherum ein umfunktionierter Pizzakarton. Isabel mag also Fertigpizza, und zwar Al Tonno. Welt am Draht. Auch wenn es vielleicht ebenso klang, das ist keine Zukunftsmusik. Das alles ist schon heute möglich. Wenn wir Ihr Interesse am Mitmachnetz geweckt haben, dann empfehle ich Ihnen unser Netz zum Mitmachen, die Welt am Draht Homepage. Erreichen Sie unter www.swr2.de/wissen und genau da finden Sie dann auch den Link auf unsere Sendung. Auf unseren Seiten werden Sie fündig, wenn Sie weiterführende Informationen zum Thema suchen, wenn Sie zum Beispiel selber mal ein wenig in den Web-Tagebüchern der hier vorgestellten Blogger stöbern wollen, wenn Sie das Manuskript noch einmal lesen oder die Sendung noch einmal hören möchten. Ich sage nochmal die Adresse www.swr2.de/wissen. Übrigens, alle Sendungen der SWR2-Reihe Wissen und natürlich auch diese Sendung gibt es als Podcast zum Übertragen auf einen MP3-Player oder zum direkten Anhören auf dem Computer. Näheres dazu finden Sie ebenfalls bei SWR2 im Netz. So, das war's für heute. Ich heiße Michael Stein. Auf Wiederhören.